Hierauf trug Mose der ganzen Gemeindeversammlung der Israeliten die Worte des folgenden Liedes bis zu Ende vor. Horcht auf, ihr Himmel, denn ich will reden, und die Erde vernehme die Worte meines Mundes. Wie der Regen ergieße sich meine Belehrung, wie der Tau riesle meine Rede, wie Regenschauer auf das junge Grün und wie Regentropfen auf die Pflanzen. Denn den Namen des Herrn will ich verkünden. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist ein Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und wahrhaftig ist er. Übel haben gegen ihn gehandelt, die wegen ihrer Verworfenheit nicht seine Kinder sind, ein verdorbenes und verkehrtes Geschlecht. Durftest du dem Herrn so vergelten, du törichtes und unverständiges Volk? Ist nicht er dein Vater, der dich geschaffen hat? Hat nicht er dich gemacht und bereitet? Gedenke der Tage der Vorzeit, betrachte die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frag deinen Vater, der wird es dir kundtun, deine Greise, die werden es dir erzählen. Als der Höchste den Völkern ihre Erbbesitztümer zuteilte, als er die Menschenkinder voneinander schied, da setzte er die Gebiete der Stämme fest, nach der Zahl der Kinder Israel. Denn des Herrn Anteil ist sein Volk, Jakob der Bezirk seines Erbgutes. Er fand es im Bereich der Wüste und in einer Einöde voll Geheul der Wildnis. Er umhegte es schützend, nahm sich seiner an, behütete es wie seinen Augapfel. Wie ein Adler, der seine Brut aus dem Neste hinausführt und über seinen Jungen schwebt, seine Fittiche über ihnen ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. So leitete der Herr allein das Volk, und kein fremder Gott war mit ihm. Er ließ es auf den Höhen der Erde einherfahren, und es aß die Erträgnisse des Gefildes. Er ließ es Honig aus dem Felsen schlürfen und Öl aus Kieselgestein. Sahne von Kühen und Milch vom Kleinvieh, dazu das Fett der Lämmer und der Widder, Sprösslinge von Basan und Böcke samt den Nierenfett des Weizens, und der Traube Blut trankest du, feurigen Wein. Da wurde Jeschurun fett und schlug aus. Du wurdest fett, wurdest dick, wurdest feist und verwarf den Gott, der ihn geschaffen hatte, und verachtete den Fels seines Heils. Sie reizten ihn zur Eifersucht durch fremde Götter, durch Götzendienst weckten sie seinen Zorn. Sie opferten den Dämonen, die doch nicht Gott sind, Göttern, die sie vorher nicht gekannt hatten, neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrt hatten. Des Felsens, der dir das Dasein gegeben, gedachtest du nicht mehr und vergaßest den Gott, dem du das Entstehen verdankest. Der Herr sah es und verwarf sie, voll Unwillens über seine Söhne und Töchter, und sprach: Ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, will sehen, welches ihr Ausgang sein wird. Denn sie sind ein Geschlecht voll Verkehrtheit, Kinder, in denen keine Treue wohnt. Sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch Nichtgötter, mich erbittert durch ihre nichtigen Götzen. So will ich auch sie zur Eifersucht reizen durch ein Nichtvolk, durch eine unverständige Nation will ich sie erbittern. Denn ein Feuer ist durch meinen Zorn entbrannt und hat bis in die Tiefen des Totenreiches gelodert. Es hat die Erde samt ihren Früchten verzehrt und die Grundfesten der Berge in Flammen gesetzt. Ich will Leiden auf sie häufen, meine Pfeile gegen sie verbrauchen. Sie sind vor Hunger verschmachtet und von Fieberglut und giftigen Seuchen verzehrt. So will ich den Zahn wilder Tiere gegen sie loslassen, samt dem Gift der im Staube kriechenden Schlangen. Draußen soll das Schwert sie der Angehörigen berauben und in den Gemächern der Schrecken sie wegraffen, den Jüngling wie die Jungfrau, den Säugling mitsamt dem Graukopf. Ich hätte gesagt, zerschlagen will ich sie, ihr Gedächtnis unter den Menschen verschwinden lassen, wenn ich nicht Verdruss vom Feinde her fürchtete, dass nämlich ihre Widersacher es falsch deuteten, dass sie sagen würden, unsere Hand hat obsiegt und nicht der Herr hat dieses alles vollbracht. Denn ein Volk sind sie, dem alle Einsicht abgeht, und kein Verständnis findet sich bei ihnen. Wären sie weise, dass sie dies einsehen, so würden sie bedenken, welches ihr Endschicksal sein wird. Wie könnte wohl ein einziger 1000 vor sich hertreiben und 2 10.000 in die Flucht schlagen, wenn nicht ihr Feld sie verkauft und der Herr sie preisgegeben hätte? Denn nicht wie unser Fels ist ihr Fels, das müssen unsere Feinde selbst anerkennen. Ja, vom Weinstock Sodoms stammt ihr Weinstock, und aus dem gefielten Gomorras, ihre Trauben sind Gifttrauben, welche gallenbittere Beeren haben. Schlangengeister ist ihr Wein und grausiges Natterngift. Liegt solches nicht bei mir aufbewahrt, versiegelt in meinen Schatzkammern? Mir steht die Rache und die Vergeltung zu, für die Zeit, da ihr Fuß wanken wird. Denn nah ist der Tag ihres Verderbens, und eilends kommt das Schicksal heran, das für sie festgesetzt ist. Denn der Herr wird seinem Volke Recht schaffen und seiner Knechte sich erbarmen, wenn er sieht, dass jeder Heid geschwunden und dass es aus ist mit allen, mit den Hörigen wie mit den Freien. Da wird er sagen, wo sind nun ihre Götter, der Fels, auf den sie ihr Vertrauen gesetzt hatten? Wo sind die, welche das Fett ihrer Schlachtopfer gegessen, den Wein ihrer Trankopfer getrunken haben? Sie mögen auftreten und euch helfen, damit ein Schirm über euch sei. Erkennet jetzt, dass ich allein es bin und kein anderer Gott neben mir besteht. Ich töte und mache lebendig, ich verwunde, aber ich heile wieder, und niemand kann aus meiner Hand erretten. Denn ich erhebe meine Hand zum Himmel und gelobe. So wahr ich ewiglich lebe, wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, so werde ich Rache an meinen Feinden üben und denen vergelten, die mich hassen. Meine Pfeile will ich mit Blut trunken machen und mein Schwert soll Fleisch fressen, vom Blut der Erschlagenen und Gefangenen, vom Haupte der Anführer des Feindes. Jubelt ihr Heidenvölker über sein Volk, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und an seinen Feinden Rache nehmen und entsündigen sein Land, sein Volk. Mose ging dann hin und trug alle Worte dieses Liedes dem Volke laut vor, er und Josua, der Sohn Nuns. Als Mose aber dieses ganze Lied allen Israeliten bis zu Ende vorgetragen hatte, sagte er zu ihnen: Beherzigt alle die Worte, die ich euch heute feierlich ans Herz lege. Ihr sollt sie euren Kindern einprägen, damit sie auf die Beobachtung aller Bestimmungen dieses Gesetzes bedacht seien. Denn es ist kein bedeutungsloses Wort für euch, sondern es ist euer Leben, und durch die Beobachtung dieses Wortes werdet ihr langes Bestehen in dem Lande gewinnen, in das ihr jetzt über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. An demselben Tage aber sagte der Herr zu Mose: Steig auf das Gebirge Abarim hier, auf den Berg Nebo, der im Lande der Moabiter, Jericho gegenüber liegt, und sieh dir das Land Kanaan an, das ich den Israeliten zum Eigentum geben will. Dann sollst du auf dem Berge, auf den du hinaufsteigst, sterben und zu deinen Volksgenossen versammelt werden, wie dein Bruder Aaron auf dem Berge Hor gestorben und zu seinen Volksgenossen versammelt worden ist. Denn ihr habt euch inmitten der Israeliten am Haderwasser von Kades, in der Wüste Zin treulos gegen mich erwiesen, weil ihr inmitten der Israeliten mir nicht als dem Heiligen die Ehre gegeben habt. Denn du sollst das Land, das ich den Israeliten geben will, nur von gegenüber sehen, aber nicht in das Land hineinkommen. Dies ist der Segen, den Mose, der Mann Gottes, über die Israeliten vor seinem Tode ausgesprochen hat. Er sagte: Der Herr ist vom Sinai hergekommen und seinem Volk von Seir her in strahlendem Glanz erschienen. Er hat sein Licht vom Gebirge Paran leuchten lassen und ist aus der Mitte heiliger 10.000 Scharen gekommen. Zu seiner Rechten war Feuer, ein Gesetz für sie. Ja, er umgab mit Liebe die Stämme. Alle seine Heiligen waren in deiner Hand. Und sie waren gelagert längs deiner Bahn, so dass jeder etwas von deinen Aussprüchen empfing. Das Gesetz hat Mose uns verordnet, als Erbbesitz der Gemeinde Jakobs. So ist er denn König in Jeschurun geworden, als die Häupter des Volkes sich versammelten, die Stämme Israels allzumal. Ruben lebe und sterbe nicht, und seine Mannen seien eine Anzahl. Und dies ist der Segen für Juda, und zwar sagte er: Erhöre her die Stimme Judas und bringe ihn zurück zu seinem Volke. Mit seinen Händen hat er ja für es gestritten, und sei ihm eine Hilfe wider seine Feinde. Und von Levi sagte er: Dein Recht und dein Lichtorakel gehört den Männern deines Getreuen, den du bei Massa versucht hast, für den du an den Wassern von Meriba gestritten hast, jenen Männern, die von Vater und Mutter sagten: Ich kenne sie nicht, und ihre Brüder nicht ansahen und von ihren Söhnen nichts wissen wollten, denn sie beobachteten dein Gebot und hielten an deinem Bunde fest. Sie sollen Jakob deine Verordnungen lehren und Israel dein Gesetz. Sie sollen Weihrauchduft zum Einatmen vor dich bringen und Ganzopfer auf deinen Altar. Segne her seine Kraft und lass dir das Tun seiner Hände wohlgefallen. Zerschmettere seinen Gegnern die Hüften und seinen Widersachern, so dass sie sich nicht wieder erheben. Von Benjamin sagte er: Als Liebling des Herrn wird er in Sicherheit bei ihm wohnen, er beschirmt ihn alle Zeit und wohnt zwischen seinen Berghängen. Und von Josef sagte er: Gesegnet vom Herrn sei sein Land mit der köstlichsten Himmelsgabe, mit Tau und mit der Wasserflut, die drunten lagert. Mit dem Köstlichsten, was die Sonne hervorbringt, und mit dem Köstlichsten, was die Monde sprossen lassen, mit dem Herrlichsten, was vom Gipfel der uralten Berge kommt, und mit dem Köstlichsten der ewigen Hügel, mit dem Köstlichsten der Erde und ihrer Fülle. Und das Wohlgefallen dessen, der im Dornenbusch wohnte, komme auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Sein erstgeborener Stier ist etwas Herrliches für ihn, und seine Hörner sind die eines Wildochsen. Mit ihnen stößt er die Völker nieder, allesamt die Enden der Erde. So sind die Zehntausende Ephraims und so die Tausende Manasses. Und von Sebulon sagte er: Freue dich, Sebulon, deiner Meeresfahrten, und du, Issachar, deiner Zelte. Sie werden Völker zu einem Berge einladen, dort opfern sie richtige Opfer. Denn den Reichtum der Meere werden sie genießen und die verborgenen Schätze des Sandes. Und von Gad sagte er: Gepriesen sei der Herr, der Gad weiten Raum schafft. Wie eine Löwin hat er sich gelagert und zerfleischt Arm und Scheitel. Er hat sich ein Erstlingsgebiet ersehen, denn dort war ihm das Amt eines Führers aufbewahrt. Doch ist er zu den Häuptern des Volkes gekommen, hat die Gerechtigkeit des Herrn vollstreckt und seine Strafgerichte im Verein mit Israel. Und von Dan sagte er: Dan ist ein junger Löwe, der aus Basan hervorstürmt. Und von Naphtali sagte er: Naphtali ist gesättigt mit Glück und reichlich bedacht mit dem Segen des Herrn. Meer und Südland nimmt im Besitz. Und von Aser sagte er: Der Gesegnetste unter den Söhnen sei Aser. Er sei der Liebling seiner Brüder und tauche seinen Fuß in Öl. Von Eisen und Erz seien deine Riegel, und solange du lebst, wäre deine Ruhe. Keiner ist dem Gott Jeschuruns gleich, der über den Himmel dahinfährt als dein Helfer und in seiner Hoheit über den Wolken. Eine Zuflucht für dich ist der Gott der Urzeit, und unter dir sind ewige Arme ausgebreitet. Er hat den Feind vor dir her vertrieben und dir geboten, vertilge. So wohnt denn Israel in Sicherheit, abgesondert an einer Quelle Jakobs, in einem Lande voll von Korn und Most, und sein Himmel träufelt Tau. Heil dir, o Israel! Wer ist dir gleich, ein Volk gerettet durch den Herrn? Er ist der Schild, der dich schirmt, und das Schwert, das dir Ruhm verschafft. Deine Feinde werden dir huldigen, du aber sollst über ihre Höhen dahinschreiten. Als Mose dann aus den Steppen der Moabiter auf den Berg Nebo, den Gipfel des Pisga, der Jericho gegenüberliegt, gestiegen war, ließ der Herr ihn das ganze Land sehen. Gilead bis Dan und ganz Naphtali, das Land Ephraim und Manasse, die ganze Landschaft Juda bis an das westliche Meer, sowie das Südland und die Jordanaue, die Tiefebene der Palmstadt Jericho bis Zoar. Hierauf sagte der Herr zu ihm: Dies ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe mit den Worten: Deiner Nachkommenschaft will ich es geben. Ich habe es dich mit eigenen Augen sehen lassen, aber hinüber sollst du nicht kommen. So starb dort Mose, der Knecht des Herrn, im Lande der Moabiter nach dem Befehle des Herrn. Und er begrub ihn im Tale im Lande der Moabiter, Bet-Peor gegenüber, aber niemand kennt sein Grab bis auf den heutigen Tag. Mose war bei seinem Tode 120 Jahre alt. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Rüstigkeit nicht geschwunden. Die Israeliten beweinten Mose in den Steppen der Moabiter 30 Tage lang, bis die Tage des Weinens in der Trauer um ihn zu Ende waren. Josua aber, der Sohn Nuns, war mit dem Geiste der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Daher gehorchten ihm die Israeliten und taten, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Es ist aber hinfort kein Prophet mehr in Israel aufgestanden, mit dem der Herr von Angesicht zu Angesicht verkehrt hätte wie mit Mose. Keiner ist mit ihm zu vergleichen hinsichtlich aller der Zeichen und Wunder, die der Herr ihn als seinen Gesandten in Ägypten am Pharao und an all seinen Knechten und seinem ganzen Lande hatte vollführen lassen, und hinsichtlich aller Erweisungen von gewaltiger Kraft und hinsichtlich aller erstaunlichen Großtaten, die Mose vor den Augen von ganz Israel vollbracht hat.